Aussprache, Übung 1a. A. Ah, du hast ja wieder unser Wohnzimmer schick dekoriert. Ja, das sieht doch toll aus, ne? B. Heute Abend kommen Sandra und Kevin. Super, da freue ich mich aber. C. Ich hab nichts zum Anziehen. Das ist ja schrecklich. Schön, dass wir uns mal verstehen.